Freundin ist frei. Jeder möchte gern Erster sein. Manchmal da geht's auch verquer und auf der Nase liegt er. Wenn dann die Post jetzt geht ab, setzen sich alle in Trab. Und dann wird gehampelt und hätten gestrappelt, bis allen die Puste vergeht. Kriege, pfeif mal ihn ab! Fräulein, wie geht's denn mit so einer kleinen Nutzstange? Ach, geh sie doch weg, sie hässlicher Vogel! Nein, nein, nein, nein! Entschuldigung! Fräulein, Fräulein! Ja, so ein Rennen ist frei. Jeder möchte der Erste sein. Manchmal geht's auch verquer. Und auf der Nase liegt er. Wenn dann die Post jetzt geht ab, setzen sich alle in Trab. Und dann wird ja handelt und fest in der Straße, bis allen die Puste vergeht. Maxe haut ab, hey. Und nicht so knapp. Ritt hinterher, das freut uns sehr. Und alles schreit. Wie nicht so schreit. Max, wer dir fließt, rennt halt mit dir. Ich erfäll mal, was du hier. Ah, hallo, Pika, hallo. Rennfahrerbräu, wenn du nicht rückst, meine Herren, dann können sie hochrennen. Rennfahrerbräu,